es selbst. Sie nehmen uns unser Dope weg, verkaufen es selbst. Hunde sind erbärmlich, doch Bullen sind das Letzte. Statt 110 will ich nur die 0, das ist das Beste. Ich scheiß auf die Gesetze und schreibe meine Texte. Fürs System ein Problem, ich hab keine weiße Weste. Wollt mir grundlos etwas anhängen, für mich wird das ganz eng. Hier sind es zufrieden, wenn ich da sitze in Handschellen. Ich hasse das so wir, denn ich war oft schon dort. Die Wichser hängen an meinem Arsch und meine Boxer short. Wenn ich etwas glaub, werd ich für 2 Fragen reingestellt. Die Suche nach meinem Bike hab ihr nach 2 Tagen eingestellt. Stellt mir blöde Fragen, wo ich war und was ich stecken hab. Was geht euch das an, ihr Missgeburten kommt und deckt mein Arsch. Ich erzähl euch gar nichts, höchstens ein Sparwitz. Ich häng keiner meiner Kumpels hin, nur damit das krallt. Meine Jungs müssen in den Knast, doch sind lieber auf der Flucht. Ich scheiß auf den Haftbefehl und atme lieber draußen los. Ihr nennt euch Freund und Helfer, dann helft euch besser selber. Ihr komplexen Fakten-Penner, seid noch keine Männer. In der Schule nur geopfert, im Leben nur gefickt. Ihr tragt jetzt eine Maske und denkt, ihr seid der Shit. Mittelfinger hoch für die Bullen und Politiker. Vom abgefuckten Hip-Hop-Fans und Straßenkritiker. Oink, Ull, Schwein, schaut nur auf Verkehrsdelikt. Falsch gepackt, bist zu schnell, keine Chance, beschweren sie sich. Komm du Frosch, ich zeig dir was, blond gegen schwarz. Das ist mein Viertel, doch ihr Kopf kommt, geht und fahrt. Ich hab Stress, euch egal, Handy am Ohr, ihr seid da. Ihr habt Angst vor uns, Jungs, Minimum zu viert, immer da. Viel ist neid, wie krass, denkt ich hab Stoff. Und da was schickt eure Frauen zu mir. Und es gibt Kontrabass, du willst kontern, was? Doch bist nur voll der Spaß. Handy hoch, Kanal, gibt sich den Holler Chas. Jeden Tag Zeitung aus, Sender, Presse, Bericht. Dabei hat nicht mal einer auf die Fresse gekriegt. Sag, was können wir dafür, in einem Ghetto zu wohnen? Doch nicht alle von uns schwimmen gegen den Strom. Das ist nichts Neues, denn ich bin ein Schwarzkopf. Jeder denkt, was ich sag, Mann, ich hasse Cops.